Also ich begrüße euch auch recht herzlich, freue mich über das Interesse. Und ja, wir wollen heute über das Zivilgesellschaftskonzept von Gramsci sprechen. Wie gesagt, meine Habilitation liegt schon sehr lange zurück und seitdem habe ich da die Sache natürlich auch noch weiterentwickelt. Und das steht nicht unbedingt alles in dem Buch so drin, wie ich das jetzt heute hier vortrage. Ich halte es für eine sehr aktuelle und wichtige Geschichte. Ja. Zu einer genaueren Definition der Zivilgesellschaft komme ich im Laufe des Vortrags. Ja. Ich möchte vor allen Dingen, dass ihr mitvollziehen könnt, wie Gramsci selber darauf gekommen ist. Vielleicht als kleine Vorrede, Gramscis im Gefängnis verfasste Schriften gehören zum wichtigsten theoretischen Erbe der Linken des 20. Jahrhunderts. Ich halte allerdings auch Gramscis Frühschriften, die sind mindestens ebenso umfangreich. Also er hat ja als Journalist und natürlich auch als Parteimensch sehr viel Artikel und Aufsätze verfasst, die sogar insgesamt umfangreicher sind als die Gefängnishefte. Und aus meiner Sicht kann man Gramsci viel besser verstehen, auch die Gefängnishefte viel besser verstehen, wenn man sich mehr mit dem Politiker Gramsci befasst und eben auch mit diesen Frühschriften, ja, die aber leider auf Deutsch nicht vorliegen. Da ich aber nun sozusagen eine italienische Ausbildung hatte, war es mir möglich, auch immer auf diesen Fundus zurückzugreifen. Und was ihr jetzt hier hört, geht also größtenteils auf die Zeit vor den Gefängnisschriften, also aus der direkten politischen Erfahrung zurück. Weil die Gefängnishefte dann eben unabhängig von stalinistischem Einfluss entstanden und die demokratische Perspektive der westeuropäischen Arbeiterbewegung weiterentwickelte, blieb Gramscis Werk auch nach 1989 uneingeschränkt aktuell erhalten. Für die politische Praxis der Linken sind Gramscis Theorien der Zivilgesellschaft und der Hegemonie von besonderer Bedeutung. Er entwickelte sie aus einer historischen Relativierung der Revolutionsperspektive in Russland und den westeuropäischen Ländern, von ihm kurz als Westen bezeichnet. Während das halbfeudale, nur an wenigen Brennpunkten frühkapitalistische Zarenreich unter dem Ansturm der russischen Rätebewegung zusammenbrach, standen die alten kapitalistischen Länder Westeuropas die hegemonialen und ökonomischen Krisen durch, die auch sie nach dem Ersten Weltkrieg ereilten. Es gab ja Rätebewegungen, nicht nur in Norditalien, wo Gramsci also die entscheidende Führungsgestalt war, sondern auch in Ungarn, Rumänien und wir haben selber unsere Novemberrevolution, auch als Räterevolution. Allen zeitgenössischen Revolutionshoffnungen und Zusammenbruchstheorien zum Trotz begann Gramsci ab 1922 schon zu erkennen, dass die staatsstreichartige Auslösung einer Revolution nach dem Vorbild der Oktoberrevolution in den westeuropäischen Ländern nicht möglich sei. Seiner Beobachtung nach sicherten hier im Unterschied zum alten Russland, nicht allein die Gewaltinstrumente des bürgerlichen Staats, das kapitalistische System ab, sondern auch ein quantitativ und qualitativ neuartiges Netz von im weitesten Sinne kulturellen Phänomenen, die sich seit mehreren Jahrzehnten ein vielfältiges und ebenfalls neuartiges Netz von sozialen Beziehungen hervorgebracht hatten. Das hob nach Gramsci die Polarisierung der Gesellschaft in herrschende und beherrschte Klassen überhaupt nicht auf, verschleierte sie aber und bewirkte, dass das sozialpsychologische Klima weniger zur Revolution drängte. 1926, kurz vor seiner Verhaftung, hatte er geschrieben: In den Ländern des fortgeschrittenen Kapitalismus besitzt die herrschende Klasse politische und organisatorische Reserven, die sie beispielsweise in Russland nicht besaß. Das bedeutet, dass die schwersten ökonomischen Krisen keine sofortigen Rückwirkungen auf politischem Gebiet haben. Der Staatsapparat ist sehr viel resistenter, als man oft glauben könnte. Und es gelingt ihm, in Krisenmomenten viel mehr regimetreue Kräfte zu organisieren, als es die Tiefe der Krise ahnen lassen würde. Ja, der Erste Weltkrieg, sein katastrophales Ende, war ja auch eine sehr tiefe Krise, aber die führte also nicht zum Umbruch, obwohl große Teile der Gesellschaft das wollten. Ich würde mal sagen, wir rutschen ja auch immer von einer Krise in die andere, die wir als Linke als sehr tief empfinden. Aber wie gesagt, der Staatsapparat wankt deshalb trotzdem noch nicht. Ja. Die politischen und organisatorischen Reserven, die in Russland nicht existiert hatten, waren unter anderem die legale politische Freiheit und die religiöse Freiheit. Diese und eine Fülle neuer kultureller Phänomene sah Gramsci als Funktionen der Zivilgesellschaft an, die in Russland unterentwickelt und gefroren gewesen sei. Also dieser Zivilgesellschaftsbegriff, und was ich jetzt ausführe, das sind dann schon Gefängnishäfte. Ja, der Begriff kommt erst im Gefängnis vor, aber das Zitat, was ich eben gebracht habe, bereitet sozusagen den Begriff schon vor. Ja, er existierte allerdings in der bürgerlichen Philosophie und in den Gesellschaftswissenschaften schon vorher. Darauf komme ich vielleicht später nochmal. Also im Französischen, aber auch im Italienischen und im Englischen existierte dieser Begriff, nicht im Deutschen, erst seit wenigen Jahrzehnten. Also weil es eben keine legale politische Freiheit und religiöse Freiheit in Russland gab, bezeichnet Gramsci in den Gefängnisheften diese Funktionen der Zivilgesellschaft als unterentwickelt und gefroren. Und deshalb konnte der alte Staat, obgleich er allmächtig gewesen war, durch einen Staatsstreich hinweggefegt werden. Im Westen dagegen, Zitat, sah man im Erzittern des Staates sofort eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter dem eine robuste Kette von Festungen und Kasematten lag. Die moderne Zivilgesellschaft entstand mit dem sich vollziehenden Übergang zum allgemeinen Wahlrecht, Männerwahlrecht zunächst, in westlichen Ländern. Konsens und Hegemonie konnten hier nicht mehr nur mit Zwang organisiert werden, weil durch das allgemeine Wahlrecht ja die Mehrheit unter Umständen ihre eigenen Interessen wahrgenommen hätte und nicht mehr für die alte Gesellschaft optiert hätte. Es bestand also mit dem allgemeinen Wahlrecht die Gefahr, dass die Wahrung der Interessen der bislang Herrschenden nicht mehr gewährleistet war. Daher versuchten Letztere, die Wahlentscheidungen dieser Mehrheiten in ihrem Interesse zu manipulieren. Das begann schon im 19. Jahrhundert, insbesondere in Frankreich mit Napoleon III., der also zum Beispiel schon, indem er Zeitungs- und Buchlizenzen stark verteuerte, das Ende der aufklärerischen Literatur herbeiführte und stattdessen kostenlose Nachrichtenbulletins bis ins letzte Dorf von Staatsseiten her schicken ließ, ja, also die Lektüre der Leute beeinflusst hat und damit natürlich auch die Wahlentscheidungen. zu den neuen Festungen und Kasematten, die laut Gramsci in ihrer Gesamtheit die Zivilgesellschaft bilden, zählte er neben den politisch-rechtlichen auch alle im weitesten Sinne kulturellen Faktoren. Jene Aktivitäten, die heute unter die Formel juristisch indifferent fallen und die unter der Herrschaft der Zivilgesellschaft stehen, welche ohne Sanktionen und ohne genaue Verpflichtungen wirkt, die aber dennoch einen kollektiven Druck ausübt und objektive Resultate bei der Arbeit von Sitten, Denk- und Handlungsweisen in der Moral und so weiter bekommt. Zitat Ende. Träger der Zivilgesellschaft sind die, Zitat, sogenannten privaten Organisationen, wie die Kirche, die Gewerkschaften, die Schulen. Die Presse ist der dynamischste Teil dieser ideologischen Basis, aber nicht der einzige. Alles, was direkt und indirekt die öffentliche Meinung beeinflusst oder beeinflussen kann, gehört ihr an. Die Bibliotheken, die Schulen, die Zirkel und Clubs verschiedener Art, bis hin zur Architektur, zur Anlage der Straßen und der Straßennamen. So. Wichtig ist jetzt noch zu verstehen, dass Gramsci in der Zivilgesellschaft ein flexibles, in gewisser Weise auch eigenständiges gesellschaftliches Phänomen sah, also Zivilgesellschaft mit allen diesen Elementen und nicht nur eine mechanische Projektion von der ökonomischen Basis her und vom Staat her. Insofern unterscheidet sein Bild von den Überbauten, also das, was die Zivilgesellschaft enthält, sind ja sozusagen nach, ich sage jetzt mal, vulgär-marxistischen Vorstellungen, sind das Überbauten, die also sozusagen direkt von der ökonomischen Basis und vom Staat her beeinflusst werden. Und dieses Modell überwindet Gramsci. Ich möchte das mal in einer sehr schematischen Darstellung euch vorführen. Jetzt mal bitte das Bild. Also das ist diese schematische Vorstellung. Die Basis, ökonomische Basis der Gesellschaft, also die Produktionsbedingungen und die Klassenverhältnisse nach so einer mechanistischen Vorstellung ist die erste Ebene des Überbaus, die Legislative, die Judikative und die Exekutive des Staates. Und die zweite Ebene, Parteien, Vereine, Gewerkschaften, unabhängige Medien, Kunst, Kultur, hatte auch gesagt, die Kirchen kann man da auch mit zurechnen. Ja? Und diese sowohl der Staat, also das ist der rechte Pfeil, beeinflusst und bestimmt also nach dieser Vorstellung die Überbauten und der Staat auf seine Weise eben auch. Ja? Das ist ein mechanistisches Modell, was also merkwürdigerweise auch unter sowjetischem Einfluss sehr lange die Vorstellung von Basis und Überbau noch in der DDR bestimmt hat. Es ist aber gleichzeitig, korrespondiert das auch mit einer gewissen, mit der vordemokratischen Wirklichkeit, also in Feudalsystemen oder auch antiken Gesellschaftssystemen war auch die Wirklichkeit ähnlich, so dass also sozusagen vom Staat her, von der ökonomischen Basis und vom Staat her sozusagen die ganzen Überbauten bestimmt wurden und sich auch erklären. Ja? So, jetzt bitte mal das andere, was da drunter steht. Ja, danke. Gramsci kommt also zu folgender Erkenntnis, dass mit dem Beginn der bürgerlichen Demokratie, also vor allen Dingen mit dem Beginn des allgemeinen Wahlrechts, die Zivilgesellschaft sich praktisch zwischen ökonomische Basis und den Staat schiebt. Und obwohl natürlich weiterhin die Zivilgesellschaft determiniert wird von der ökonomischen Basis, aber auch vom Staat, kann die Zivilgesellschaft auch Einfluss sowohl auf die ökonomische Basis als auch auf den Staat ausüben, wenn sie eine gewisse Entschlusskraft und Stärke hat. Jetzt ist natürlich zu unterscheiden zwischen bürgerlicher Zivilgesellschaft und einer, Gramsci benutzt den Begriff ja auch sozusagen als Projektion in die Zukunft. Was ist also unter einer Zivilgesellschaft zu verstehen, die sich in Richtung Sozialismus entwickelt? Die bürgerliche Zivilgesellschaft, also insbesondere wie sie sich im 19. Jahrhundert darstellte, aber im Grunde genommen bis heute, finanziert sich selbst natürlich durch die starke ökonomische Basis, die sie in der kapitalistischen Gesellschaft selber hat. Und deshalb wird also die bürgerliche Zivilgesellschaft auch nichts Grundlegendes weder am bürgerlichen Staat noch an den bürgerlichen ökonomischen Verhältnissen ändern, obwohl sie auch unabhängige Teile haben kann. Ich erinnere jetzt bloß mal, Menschenrechtsorganisationen haben wir ja heute auch, die also zum Teil auch gegen den Staat, zum Teil auch mal gegen die ökonomischen Verhältnisse des Staates opponieren und so weiter. Ja? Trotzdem, und da komme ich dann wieder auch auf meinen Text zurück, in der bürgerlichen Gesellschaft, soweit sie also sich noch demokratisch nennen kann, können sich auch Organisationen der Arbeiterklasse und linke Organisationen bilden. Also das wäre dann der Unterschied zu einer faschistischen Diktatur, wie sie eben zum Beispiel Mussolini errichtet hat, aber auch wie wir sie in Deutschland hatten. Da können Organisationen, sei es politischer, sei es kultureller Art der Arbeiterklasse, nicht, die werden verboten oder mit Gewalt beseitigt. Da hat also sozusagen im Faschismus, im faschistischen Totalitarismus, leidet also besonders der Teil der Zivilgesellschaft, den sich die Arbeiterklasse in Hinblick auf den gesellschaftlichen Wandel, den sie anstrebt, schon in der bürgerlichen Gesellschaft schaffen konnte. Ja? Deshalb ist Gramsci also jedenfalls von dem Moment an, wo eben der italienische Faschismus totalitär wurde, im Grunde genommen ein Verteidiger der bürgerlichen Demokratie, weil er sagt, das, was zuallererst vom Faschismus beseitigt wird, sind also die Organisationen der Arbeiterbewegung. Ja, also die Arbeiterparteien, die Sozialistische Partei, die Kommunistische Partei, aber auch die Gewerkschaften. Die Faschisten zündeten die Zeitungsbüros an, die Parteibüros also machten praktisch, bis diese Organisationen dann auch verboten wurden, also sie machten die politische und kulturelle Tätigkeit der Arbeiterklasse zunichte. In der vorhergehenden Phase relativer bürgerlicher Demokratie waren diese Organisationen aber entstanden und konnten in gewisser Weise auch agieren. Ja? Und insofern sagt er also in diesem Moment, wo also das totalitär wird in Italien, begreift Gramsci selber, der vorher auch ein Gegner des bürgerlichen Parlamentarismus war und so weiter, aber dass sozusagen von der Aufgabe der bürgerlichen Demokratie die Arbeiterklasse als erstes und am meisten sogar geschädigt wird. Naja, jetzt gebe ich auch schon mal die Perspektive der Zivilgesellschaft in einer sozialistischen Gesellschaft an. Also Gramsci geht natürlich jetzt auch nicht so ran, dass es eine evolutionäre Entwicklung von der bürgerlichen Gesellschaft in die sozialistische Gesellschaft gibt. Der entscheidende Bruch liegt in der Ausrichtung der Institutionen. Also die gesellschaftlich wichtigen Institutionen, sei es in der Produktion, sei es im Gesundheitswesen und also überall, die müssen gemeinwohlorientiert sein, radikal gemeinwohlorientiert und nicht, wie das heute eben ist, aktionärswohlorientiert. Ne? Und das ist ein Vorgang, der nicht unbedingt blutig sein muss, aber natürlich trotzdem ein Vorgang struktureller Gewalt. Ne? Wenn also die Institution grundlegend verändert wird. Und in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, wie also sich Mittel- und Westeuropa damals nach dem Ersten Weltkrieg schon herausstellte, wird also dieser Umschwung nur durch ein Bewusstsein, durch einen vorhergehenden Bewusstseinswandel der Mehrheit der Gesellschaft zustande kommen und nicht durch einen Staatsstreich, wie es also in Russland versucht worden ist, wo also die große Masse der Leute noch Analphabeten waren, der Kirche verbunden, nicht die geringste Ahnung hatten, was Sozialismus eigentlich ist. Und das wäre also in weiterentwickelten Gesellschaften nicht denkbar. Also jetzt komme ich wieder hier zu dem Text. In stetig wachsender Komplexität habe sich die Zivilgesellschaft als Festungsmauern und Kasematten nicht nur zwischen Staat und Gesellschaft, sondern eben auch zwischen die verschiedenen Gesellschaftsklassen geschoben und weichte deren Antagonismen scheinbar auf. Sozialismus im Westen könnte sich, so Gramsci, erst nach einem länger anhaltenden Stellungskrieg zwischen den Klassen durchsetzen, in dessen Verlauf es zu neuartigen Bündnissen und zur Erringung der geistigen Hegemonie durch die sozialistischen Kräfte kommen müsse. Obgleich in der demokratischen bürgerlichen Gesellschaft der hegemoniale Konsens mit weniger Zwang und Gewalt erzeugt wurde, sondern eben mit Mitteln der Zivilgesellschaft, der bürgerlichen Zivilgesellschaft, besteht natürlich der Staat als Zwangs- und Gewaltinstrument weiter mit seinen juristischen und polizeilichen Apparaten, mit seiner Armee. Wenn er nun auch öfter in den Hintergrund tritt, als Nahtstelle zwischen freiwillig gegebener Zustimmung der Menschen und staatlichem Zwang hatte Gramsci die öffentliche Meinung erkannt. Zitat: Das, was man öffentliche Meinung nennt, ist eng verbunden mit der politischen Hegemonie. Das heißt, sie ist die Nahtstelle zwischen Zivilgesellschaft und Staat, zwischen dem Konsens und der Gewalt. Wenn der Staat eine wenig populäre Aktion in Gang setzen will, bildet er präventiv die adäquate öffentliche Meinung. Das heißt, er organisiert und zentralisiert bestimmte Elemente der Zivilgesellschaft. Also, das haben wir sehr deutlich in der Corona-Krise gemerkt. Zwar habe es eine organisierte öffentliche Meinung bereits in allen Klassengesellschaften gegeben, nie aber habe sie eine solche Bedeutung für die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft gehabt, wie in modernen bürgerlichen Staaten. Hier existiert ein harter Kampf um das Monopol der Organe der öffentlichen Meinung, Zeitungen, Parteien, Parlament, mit dem Bestreben, dass nur eine einzige Kraft die Meinung und also auch den politischen nationalen Willen modelliert, indem sie die verschiedenen Auffassungen zu einem einzigen unorganischen Staub ordnet. Besonders von orthodox-marxistischer Seite wurde Gramsci nicht selten Kulturalismus vorgeworfen, das heißt eine Überbetonung kultureller Faktoren und die Vernachlässigung der politischen Ökonomie. Aber warum sollte Gramsci Marx' politische Ökonomie wiederholen oder Lenins Imperialismus-Theorie nochmal wiederholen? Realita hat er die politische Ökonomie mit Analysen ergänzt, die leider nicht sehr bekannt sind. Aber es sind eben Sachen, um die der orthodoxe Marxismus nicht nur zu seiner Zeit, sondern bis 1989 geschwiegen hat. Die Gefängnishefte enthalten zum Beispiel viele Analysen des Fordismus. Es war der Autofabrikant Ford, der als erster ein System höherer Löhne praktizierte, die den Arbeitern ermöglichte, mehr zu konsumieren, als zur einfachen Reproduktion ihrer Arbeitskraft erforderlich war, unter anderem auch Autos zu kaufen. Gramsci erkannte im Fordismus und seinen Nachahmern einen weiteren wesentlichen Faktor, der zur Stabilisierung des kapitalistischen Systems beitrug, also nicht nur die manipulativen Elemente der Zivilgesellschaft. Aber trotzdem wollen wir uns hier in erster Linie um die kulturellen Aspekte von Gramscis Theorien beschäftigen, weil gerade Kulturpolitik für die heutige Linke alles andere als ein Schwerpunkt ist. Das Zivilgesellschaftskonzept hat eine auf den Kapitalismus gerichtete, bis heute aktuelle Seite von scharfer Kritik. Es also betrifft besonders die Kulturindustrie, die eben sehr manipulativ ist und die Menschen ablenkt von den wirklichen Problemen der Gesellschaft, die ja auch ihre eigenen sind. Und da hat Gramsci eben schon als junger Journalist, ehe er also das mit der Zivilgesellschaft formulierte, schon also auch was sehr Wichtiges beigetragen. Er hat nicht nur Theaterkritiken und auch eine Kulturkolumne geschrieben, in der es um die täglichen Alltagserfahrungen der Proletarier ging. Immer wieder stellte er heraus, dass die herrschende Kultur, also die bürgerliche Kultur seiner Zeit, nicht zur Emanzipation beitrug, sondern die Menschen eher davon abhielt, ihre eigenen Interessen zu erkennen und zu verfechten. Das traf insbesondere auf die Massenkultur zu, wie er bereits 1918 in einem Artikel über die primitiven Fortsetzungsromane feststellte, mit denen die Zeitungen damals ihre Leserschaft längerfristig köderten. Neben der in Italien stark bleibenden katholischen Religion war damit eine ganz neue Form von Massenkultur zum Opium des Volkes geworden. Diese Literatur, die Gramsci als Zuhälterin der Zeitschriften bezeichnete, sei, Zitat, ein mächtiger Faktor bei der Herausbildung der Mentalität und Moralvorstellungen des Volkes und beinahe immer äußerst banal in Form und dumm im Inhalt. Seine auch im Gefängnis fortgesetzte Kritik der Fortsetzungsliteratur trifft heute auf die Fernsehserien zu, also Krimis und triviale Liebesgeschichten gibt es ja da mehrere täglich. Gramsci arbeitete auch den Zusammenhang zwischen kommerziellem Erfolg und dürftigen, nicht selten reaktionären Inhalt heraus. Die Fortsetzungsliteratur richtete sich in Geschmack und Haltung nach den wenig gebildeten Teilen der Bevölkerung. Und was einmal kommerziellen Erfolg gebracht hat, wird in unendlichen Varianten wiederholt. Mit diesen Analysen nahm Gramsci 1918 bereits eine Grundachse der späteren kritischen Theorie hinsichtlich der Kulturindustrie vorweg. Im Gegensatz zur sowjetischen Kulturpolitik hütete sich Gramsci jedoch, eine völlig neue Massenkultur zu dekretieren, die nicht nur inhaltlich, sondern auch formal nach Regeln angeblicher Spezialisten funktionieren sollte. Vielmehr forderte er junge Autoren auf, sich des Genres des Fortsetzungsromans anzunehmen und interessante, populäre Romane zu schreiben. Also wie es dann später ja zum Beispiel auch linke oder fortschrittliche Comics gab, empfahl er eben sozusagen auf dem Niveau des Fortsetzungsromans, also auch mal mit anderen, es mit anderen Inhalten zu probieren, was sich ja in der realen Kulturgeschichte dann auch also ereignet hat. Als politischer Führer der Turiner Räte sorgte Gramsci zwischen 1919 und 1921 auch dafür, dass die Bewegung selbst ein kulturelles Leben entwickelte. Er brachte den berühmten Dirigenten Arturo Toscanini dazu, für die Turiner Arbeiter ein Sonderkonzert zu veranstalten. Und er stellte sogar eine Verbindung zwischen seinen Räten und Tommaso Marinetti her, dem Anführer der Futuristen, die damals noch antibürgerliche Positionen vertraten. Bald liefen sie jedoch zu den Faschisten über. Der erste von 1913 stammende Artikel, der überhaupt von Gramsci überliefert ist, stellt eine begeisterte Hommage an Pablo Picasso dar. Die Zeitschrift der Turiner Rätebewegung, natürlich in erster Linie eine politische Zeitung, das war ja eine Fabrikbesetzung von den großen Fiat-Werken, die sogar unter Arbeiterbesetzung weiter produzierten. Also nicht nur eine Besetzung, sondern die gesamte Logistik konnte von den Arbeitern bewältigt werden, was für Gramsci auch ein Beweis war, dass die eigentlich in der Lage waren, eine neue Gesellschaftsordnung oder eine Produktionsordnung zu errichten. Also im Ordine Nuovo in dieser Zeitschrift wurden nicht nur Artikel großer Intellektueller der Zeit, also neben diesem politischen Teil, veröffentlicht, wie Romain Rolland, Henri Barbusse, Anatoly Lunacharsky, Maxim Gorki, Gedichte von Walt Whitman, sondern auch Texte von Turiner Arbeitern. Darunter war auch einmal eine Kriminalgeschichte des Arbeiters Giuseppe Frangia, die Gramsci selbst mit einem Kommentar versah. Sein Schreiben gefiel ihm, weil es keine manieristischen Verstiegenheiten der damaligen literarischen Moden zu imitieren versuchte. Es handle sich um einen autonomen Ausdruck von Gefühlen des Volkes, das sich selber sucht. Da in Turin entwickelte sich also auf ganz ähnliche Weise eine Arbeiterkulturbewegung, wo ein Zusammenfluss sozusagen von linker intellektueller Hochkultur, internationaler linker Hochkultur und von Arbeitern selbst produzierten Kulturprodukten, kann man nicht sagen, also Kulturwerten, aber zustande kommen sollte. Da aber in Italien damals schon faschistischer Terror herrschte, der ja auch der Rätebewegung ein Ende setzte, und Mussolini übernahm schon die Regierungsgewalt 1922, 1926, also war dann sozusagen die ganze bürgerliche und auch die proletarische Zivilgesellschaft zerstört und verboten. Also von dem Moment an ist das dann völlig totalitär. Deshalb konnte sich natürlich auch diese Arbeiterkulturbewegung nicht so entwickeln, wie sie sich in Deutschland in den 20er Jahren bis 1933 entwickelt hat. Ja, aber wir sehen hier gerade im Ordine Nuovo, dass das also in eine ganz ähnliche Richtung ging. So, jetzt, wie soll also die Zivilgesellschaft sich in Richtung Sozialismus entwickeln? Ist noch ein Abschnitt. Gramsci sah deutlich, dass die kulturelle Entwicklung in den verschiedenen Gesellschaftsschichten auf unterschiedliche Art und auch in unterschiedlichem Tempo vor sich ging. Ja, weil natürlich im bürgerlichen Staat, das ist ja leider heute bei uns auch noch so, die Bildungsvoraussetzungen sehr unterschiedlich gesät sind. Er war also für ein wollte also echte Chancengleichheit herstellen, forderte in seinen zahlreichen Arbeiten zur Pädagogik unter anderem die Einführung einer kostenlosen Einheitsschule. Sie sollte möglichst lange Allgemeinbildung einschließlich polytechnischer Bildung hervorbringen, bevor sie in Spezialisierung und Berufsausbildung mündete. Also damit sollten die Menschen also überhaupt fähig werden, aktive Mitglieder der Zivilgesellschaft zu sein. Letztere, also die Berufsausbildung, bildete damals besonders für die Unterklassen den Hauptteil der Schule, die einen Menschentyp hervorzubringen suchte, der den Bedürfnissen der Industrie angepasst war und von Gramsci als dressierter Gorilla bezeichnet wurde. Ganz meinte er, würde das Ziel der Adaption nicht erreicht. Auch die am Fließband stehenden Menschen blieben prinzipiell fähig, über ihre Lage hinaus zu denken. Sie blieben fähig, die bürgerliche Hegemonie bereits innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft in Frage zu stellen und könnten sie auch überwinden, wenn sie sich organisierten. Wichtig war in seinen Augen, dass die Linke sich nicht nur für die Universalisierung der Bildungsmöglichkeiten schon in der bürgerlichen Gesellschaft einsetze, sondern auch eigene, autonome Bildungs- und Kulturinstitutionen schaffe. Ja, eine große Leerstelle. Gerade in der Bundesrepublik ist es ja gelungen, wegen angeblicher Sparzwänge sehr viele Kulturinstitutionen einfach abzuschaffen. Zum Beispiel die Bibliotheken wurden stark gekürzt und die waren mal die hatten mal die Perspektive, also Bürgerhäuser zu werden, wo also auch viele Veranstaltungen, Treffpunkte vielleicht auch in multikultureller Perspektive hätten stattfinden können. Aber das wurde also auch schon in den 90er Jahren gestoppt. Und an diesen Sparprozessen haben oft auch Linke in Kommunalparlamenten teilgenommen. Das ist jedenfalls in Berlin der Fall gewesen. So bedeutungsvoll die Rolle von Intellektuellen sei, die diesen Prozess unterstützen, es müsse auch schon vor dem revolutionären Bruch für die Hebung des kulturellen Niveaus der Unterschichten gekämpft werden. Denn nur durch Bildung könne sich der Mensch überhaupt einen Überblick über die gegenwärtigen und zukünftigen Potenziale seiner Gesellschaft verschaffen und aktives Mitglied der Zivilgesellschaft werden. Wenn es für die bürgerliche Zivilgesellschaft charakteristisch ist, dass in ihr nur die Ober- und Teile der Mittelschichten aktiv werden, so besteht das sozialistische Ziel darin, alle Menschen zu Akteuren der Zivilgesellschaft zu machen. Der Verlauf der Realgeschichte, die Gramsci selber erlebte, verlief freilich umgekehrt. Der italienische Faschismus, der seit dem Ende des Ersten Weltkriegs die Arbeiterorganisationen terrorisierte, 1922 die Regierungsgewalt an sich riss, 1926 das Mehrparteienparlament und die Assoziationsfreiheit abschaffte, hatte auch erhebliche Teile der bürgerlichen Zivilgesellschaft regelrecht verschluckt. Also auch die bürgerlichen Parteien wurden ja verboten. Am radikalsten vernichtete er jedoch die organisatorischen und kulturellen Errungenschaften der Arbeiterklasse, das heißt ihren in langen Kämpfen errungenen Teil der Zivilgesellschaft. Gramsci hoffte damals, dass die von der Oktoberrevolution in Russland nur embryonal herausgebildete Zivilgesellschaft sich dort in der Sowjetunion nun entwickeln würde. Kurz vor seiner Verhaftung 1926 schrieb er einen Brief an das ZK der KPdSU, in dem er forderte, dass der Konflikt zwischen Stalin und Trotzki nicht durch die Vernichtung einer der beiden Fraktionen, sondern mittels demokratischer Prozeduren gelöst werden müsste. Ja, was natürlich dann nicht geschah. Also auch dort kam es ja zu einem totalitären Regime. Inwieweit sozusagen der Totalitarismus des Faschismus und des Sozialismus gleichgesetzt werden sollen, das ist eine vollkommen andere Diskussion. Gramsci war der Meinung, also er schreibt, er benennt das Phänomen, dass also die Zivilgesellschaft durch staatliche Repression, wie es ja auch im Sozialismus der Fall gewesen ist, dort herrschte auch keine Assoziationsfreiheit zum Beispiel, dass es da doch entscheidende Unterschiede gibt. Also er unterscheidet zwischen einem reaktionären Cäsarismus und einem sozusagen eine sozialistische Entwicklung anstrebenden Cäsarismus, ja, was eine gewisse Rechtfertigung auch des frühen Stalinismus war. Ja, er konnte das ja nur ungefähr bis 1926 beobachten. Also er setzt es nicht gleich, aber sozusagen die formalen Erscheinungsformen sind doch sehr ähnlich aus seiner Sicht. Also in den Gefängnisschriften findet sich da auch noch eine Stelle, wo er von Staatsvergottung in einer frühen Phase des Sozialismus spricht, womit er offensichtlich die Sowjetunion meint, die aber perspektivisch überwunden werden muss, indem immer mehr staatliche Funktionen von der Zivilgesellschaft übernommen werden. Also das wäre auch ein Synonym für Demokratisierung innerhalb des Sozialismus oder in einer sich sozialistisch entwickelnden Gesellschaft. Der Staat wird abgebaut und das, was der Staat sozusagen noch autoritär bestimmt, wird mehr und mehr von zivilgesellschaftlichen, also bürgerschaftlichen Organisationen übernommen und kontrolliert. Erst auf diese Weise entstehe die Selbstregierung der frei assoziierten Produzenten. Den Weg dahin beschrieb Gramsci nicht mit Marxens Formel vom Absterben des Staates, sondern mit dem plastischeren Begriff von der Assimilierung beziehungsweise auch der Absorption des Staates durch die Zivilgesellschaft. Ja, dass also die sozialistischen Staaten Osteuropas diesen Weg nicht beschritten haben, sondern dass der Staat praktisch allmächtig blieb, hat sicher auch zu ihrem Untergang beigetragen. Das waren also sehr frühreife Gebilde, die also noch mit dieser Staatsvergottung einhergingen. Und das erzeugte natürlich, da entstand ein großer Widerspruch zur eigenen Bevölkerung, die ja große Bildungsfortschritte hatte machen können. Also die Systeme hatten die Menschen viel weiter ausgebildet, als also das im alten Zarenreich noch der Fall war. Und dadurch war natürlich eigentlich die Fähigkeit und der Wunsch nach Mitbestimmung und Selbstorganisation viel größer und berechtigter, als er 1917 zum Zeitpunkt der Oktoberrevolution war, wo also die Leute noch Analphabeten waren und nicht sehr gut Bescheid wussten und so weiter, dass man da also um ein System, was Technokraten ausbildet und so weiter, nicht herumkam, kann ich nachvollziehen. Aber der Widerspruch, weil man eben auch die Leute bildete und ausbildete, der Widerspruch, sie dann auch nicht beteiligt zu haben und ihnen auch sozusagen die freie Assoziation untersagt zu haben, das wurde sozusagen zu einem großen inneren Widerspruch. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, dass ich diese Zivilgesellschaft, das für mich sehr interessante Begriffspaar Demokratie, Zivilgesellschaft, Hegemonie, dass ich diese Bedeutung eigentlich erst selbst in Algerien begriffen habe. Ich habe dort ab 1977 gelebt und auch in politischen Wissenschaften unterrichtet, natürlich auch Gramsci. Und Algerien war eben auch ein Land, was ein Einparteiensystem hatte und wo also im Grunde genommen keine Assoziationsfreiheit herrschte. Aber die gebildeten und ausgebildeten Teile der Gesellschaft drängten auch, ähnlich wie im Ostblock, auf eine Demokratisierung. Jetzt war es aber so, Algerien hatte ja ein schweres koloniales Erbe zu tragen und der Anteil analphabetischer Bevölkerung 1962, als die Unabhängigkeit kam, der war also bestimmt nicht kleiner als in Russland 1917. Ja, die Franzosen hatten nur also erlaubt, dass in den Schulklassen 10% der sogenannten Eingeborenen sein konnten, obwohl der Bevölkerungsproporz genau umgekehrt war. Also von ungefähr 10 Millionen Algeriern, die es bei der Unabhängigkeit gab, war überhaupt nur 1 Million alphabetisiert. Ja? Und dieser große Bildungsrückstand hat sich also dann im Verlauf der Unabhängigkeit auch sehr, sehr negativ ausgewirkt. Man hat auch andere Fehler gemacht, da kann ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Aber jedenfalls geriet der Staat, der eigentlich sich auch einen sozialistischen Staat nannte, also man versuchte soziale Systeme zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Aber es genügte nicht, es kamen immer größere gesellschaftliche Spannungen auf, insbesondere auch, weil eine Abhängigkeit der Erdölpreise vom Weltmarkt bestanden. Also das, was an Sozial- und Entwicklungsstaat entstanden war, hing extrem ab von den Weltmarktpreisen für Erdöl. Und die sackten Anfang der 80er Jahre in den Keller. Also da gab es teilweise für ein Barrel Erdöl nur noch $10. Und da brach praktisch dieses System, was nach der Unabhängigkeit eben mehr schlecht als recht, aber immerhin mit einigen Fortschritten für einen großen Teil der Menschen, aber eben nicht für alle funktionierte, brach da zusammen. Und der Staat wurde von zwei Seiten her attackiert. Die eine Seite habe ich schon genannt, also der ausgebildete und auch nach mehr Demokratie und Mitbestimmung strebende Teil wollte also eine Veränderung, aber sozusagen die jetzt noch nicht an die Moderne angeschlossenen Menschen durch den niedrigen Bildungsstand hatten die eben auch keine richtigen Berufe, arbeiteten eben nur teilweise oder waren arbeitslos. Das betraf ganz besonders auch die Jugend. Es entstand also in diesem Teil der Gesellschaft eine totalitäre Form des Islam. Also man wollte die Krise lösen, indem die Gesellschaft wieder re-islamisiert wurde. Sie war auf dem Weg zur Laizität. Also die Atheisten gibt es dort sehr wenige, aber viele Muslime in den islamischen Ländern sind also durchaus laizistisch eingestellt, also bereit, ihre Religion privat zu leben und nicht unbedingt nach der Staatsdoktrin. Aber wie gesagt, das waren dann auch Bewegungen, die finanziell von Saudi-Arabien und von anderen Golfstaaten, Katar besonders unterstützt wurden, die jetzt mit ihren riesigen Finanzen über die Moscheen auch eine Art Sozialhilfe organisierten, die der Staat gar nicht mehr leisten konnte, weil eben ja diese Erdölpreise weggerutscht waren. Also das sind so die Elemente gewesen, der Staat von der einen Seite vom Islamismus, ich nenne das jetzt nicht Islam, sondern Islamismus, Muslime sind alle, aber diese radikale Form, die eben im Grunde genommen sich ein Idealbild der islamischen Urgesellschaft machte, wo es angeblich gerecht zugegangen ist. Ein Kalif hat eben für Ordnung gesorgt und so weiter. Aber sozusagen, das war ein stark totalitäres Element auch, ja, wo also sehr viele Dinge vorgeschrieben waren, die bis ins Privatleben hineingingen, also eben Unterordnung der Frauen, Unterordnung der Kinder, ein ganz patriarchales Familiensystem, was wiederum auch korrespondierte damit, dass gar nicht für alle genügend Arbeitsplätze da waren. Also die Islamisten waren zum Beispiel dagegen, dass Frauen arbeiten. Nicht unbedingt, das sagten sie zwar, das gehört sich nicht für Frauen, die sollen am Herd sein, aber in Wirklichkeit war es eine Konkurrenzfrage, weil noch nicht mal alle Männer Arbeitsplätze hatten, besonders nicht die jungen Männer, die konnten dann auch nicht heiraten und so weiter. Also man wollte die alle Entwicklung, die es für einen großen Teil der Frauen schon gegeben hatte, die wollte man wieder rückgängig machen. Na gut, und der modernisierte Teil, der wollte nun eigentlich mehr Mitbestimmung und mehr Demokratie und sich auch organisieren können. Und da spielte dieser Zivilgesellschaftsbegriff eine sehr große Rolle, weil er natürlich vom Französischen her, von der französischen Theorie, hatte ich schon gesagt, dort ist er schon länger, also auch seit dem 19. Jahrhundert gebräuchlich, war der Begriff den Algeriern auch gebräuchlich, während er hier in Deutschland noch gar nicht gebräuchlich war in den 80er Jahren. Und dadurch bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass Gramsci diesen Begriff benutzt und dass das eigentlich ein Schlüsselbegriff ist für die Demokratisierung von autoritären, auch embryonalsozialistischen Systemen. So kann man vielleicht das algerische System damals nennen. Ja? Und tatsächlich, also dieser Zivilgesellschaftsbegriff spielte dann in den Kämpfen, die eben ausgebrochen sind, eine große Rolle. Und jetzt muss ich sagen, dass Algerien sich demokratisiert hat, jetzt in Anführungsstrichen nach den Kriterien erstmal der bürgerlichen Demokratie, unabhängig vom Zusammenbruch des Ostblocks. Also die DDR hat ja sozusagen den Anfang gemacht, 1989. Und in Algerien war es aber 1988 zu einem Jugendaufstand gekommen, der zunächst mit großer Gewalt niedergeschlagen wurde. Und da ist es auch zu Folterungen gekommen. Und da hat die algerische Presse nicht mehr mitgemacht. Also in einem totalitären Staat wäre über diese Folterungen überhaupt nicht gesprochen worden. Aber sozusagen gerade eben in der algerischen Presse, das hatte ich schon vorher bemerkt, die war schon immer viel aufsässiger, obwohl sie auch geknebelt war, aber viel aufsässiger als die Presse der DDR. Und das ließen sich also die Zeitung, selbst die Parteizeitung, ließ sich das nicht mehr gefallen und berichtete also über die Folter. Und da haben sich also Anti-Folter-Komitees gebildet, die sich dann auch in Komitees für Demokratisierung verwandelten. Jedenfalls in einem irrsinnigen Tempo hat sich also schon Ende 1988, ehe also das in der DDR irgendwie aufbrach, hat schon die Einheitspartei ihre Monopolfunktion aufgegeben und es wurde also beschlossen, ein Mehrparteiensystem einzuführen, einschließlich Pressefreiheit. Ich fasse das jetzt etwas schnell zusammen. Das ging natürlich schon in Etappen. Ja, und man muss auch sagen, der Staat konnte, in Wirklichkeit hatten ja die Jugendlichen und auch die Mehrheit der Gesellschaft, die also jetzt unter dem sozialen Rückschritt gelitten hatte, wiederum ausgelöst durch die Erdölpreise, die hatten eigentlich materielle Forderungen gestellt. Ne? Die konnte der Staat aber natürlich nicht erfüllen, er hatte ja nicht mehr Mittel. Und es gab auch nicht so viel Reiche, es gab ja keine klassisch gewachsene Bourgeoisie oder Konzerninhaber, wie wir die haben. Wir können sagen, die sollen von ihren Gewinnen was abgeben. Aber es gab soziale Unterschiede natürlich, aber das hätte insgesamt auch kaum irgendwas gebracht. Jedenfalls konnte der Staat eigentlich auch nichts anderes als Demokratisierung anbieten. Ja, das muss man auch sagen. Aber er hat es gemacht. Ja, und wie gesagt, da spielte der Zivilgesellschaftsbegriff eine große Rolle und zwar sehr interessant konnotiert. Es gab also Universitätsangehörige, Intellektuelle, die sich genau der Gefahr schon bewusst waren, dass mit der Demokratisierung, jetzt erstmal mehr Parteien, Parlament, Pressefreiheit, dass damit auch eventuell also soziale Schwierigkeiten eben durch kapitalistische Entwicklung und Einflussnahme wieder möglich gemacht wird, dass das neue Probleme für die Gesellschaft bringt. Ja? Und insofern war also der Zivilgesellschaftsbegriff, der sich dort dann in der Presse sehr viel wiederfand und auch in öffentlichen Diskussionen sich wiederfand, war eigentlich in eine Zukunft gerichtet, wie sie Gramsci also auch hatte. Man will mehr Mitbestimmung, man will also nicht mehr, dass nur eine Partei oder die von ihr abhängigen Staatsfunktionäre irgendwie die Gesellschaft leiten, sondern eben eine breitere gesellschaftliche Basis in die Entscheidungsprozesse zu bringen. Ja. Und na gut, also ich drücke das jetzt, weil es ist jetzt natürlich auch alles schon etwas mehr reflektiert, als es damals, als das direkt erlebt wurde, reflektiert werden konnte. Aber das ist sozusagen so der Hintergrund, wie ich mir sozusagen über dieses wichtige Konzept bei Gramsci klar geworden bin. Ja. Eigentlich in direkten Kontakt mit meinen Studenten, denn in meiner Dissertation, die ich eben vorher in der DDR geschrieben habe, habe ich Basis und Überbauten noch, jetzt ist das kleine Modell schon wieder weg, habe ich so selber aufgefasst und auch Gramsci so unterstellt, als, sehr schön, als hätte Gramsci das selber so gedacht. Ja, weil das war also die alte traditionelle Vorstellung. Und erst in dem Moment, wo ich also jetzt in Algerien merkte, die Zivilgesellschaft kann auch als gesellschaftlich und politisch aktives Element begriffen werden, ja, die aktiv eingreift, den Staat verändert und eben auch bei der ökonomischen Basis mitbestimmt, da ist mir das klar geworden, dass Gramsci das eigentlich auch so gedacht hat, ja, dass Zivilgesellschaft also aktiv werden kann und muss. Und so ist es dann also dort auch gelaufen, wobei, ihr werdet es ja sicherlich wissen, es kam ja erst zum Bürgerkrieg. Also diese beiden, der islamistische Totalitarismus, der also ein sehr strenge Verhaltensregeln für alle und natürlich auch also einen ganz festgezurrten Staat vorhersah, ist ja dann auch, hat also sozusagen Mittel bekommen von der arabischen Halbinsel und hat ein schreckliches Terror, kein Terrorregime, aber hat eben die Bevölkerung schrecklich terrorisiert. Aber die Hauptopfer waren also auch Intellektuelle aus dem Kulturleben und eben auch besonders aus der Presse. Ja. Ein großer Unterschied zur Demokratisierung, das ist für mich auch ein wesentlicher Faktor, zur Demokratisierung, die sich dann im Gefolge des Zusammenbruchs des Ostblocks entwickelt hat, hat Algerien Folgendes gemacht und das stimmt, das besteht noch heute. Es herrscht Pressefreiheit, hat immer wieder auch Einschränkungen und so weiter gegeben, aber im Prinzip herrscht die immer noch. Es darf aber kein ausländischer Konzern sich in eine algerische Zeitung oder in ein algerisches Medium einkaufen. Ja, was natürlich in einem Land, was sich imperialistischer Zumutungen ständig erwehren muss, außerordentlich wichtig ist. Ja, während in Osteuropa sind also sofort die westlichen Zeitungskonzerne, haben also den dortigen Zeitungsmarkt besetzt und auch die öffentliche Meinung damit bestimmt. Ja, da zum Beispiel alle Entscheidungen in die EU einzutreten, bedingungslos praktisch, dann auch NATO und so weiter. Das ist natürlich auf diese Weise auch mit zustande gekommen. Ja, nicht nur deswegen, aber das finde ich also in Algerien sehr positiv, dass also bis heute die Gesellschaft selber die unabhängigen Zeitungen finanzieren muss, indem sie sie kauft. Ja. Und das trifft natürlich, heute gibt es natürlich auch Plattformen und so weiter im Internet, also das findet nicht mehr alles in der gedruckten Presse statt. Im Moment, ich kann aber natürlich nicht auf die ganze Geschichte der unabhängigen Presse eingehen und der Demokratie eingehen. Im Moment läuft es nicht so gut. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein linearer Prozess ist. Ja. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass die Pressefreiheit wieder vollkommen verloren geht oder juristisch vollkommen eingeschränkt wird und so weiter. Das Auf und Ab von Presse- und Meinungsfreiheit erleben wir ja selber auch. Ne? Brauche ich nicht näher auszuführen. Das gehört mit dazu. Und wichtig ist aber, dass eine Gesellschaft dafür kämpft. Ja, das sind keine Dinge, die irgendwie vom Staat geschenkt werden. Das muss sich die Gesellschaft selber erkämpfen und auch immer wieder neu erkämpfen. Ja, damit würde ich jetzt erstmal, also das war jetzt von Algerien sehr allgemein und ein bisschen schematisch auch, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem was gegeben. Das spielt eben auch, der Kampf um Demokratie spielt auch in den Ländern des Südens eine Rolle, aber nicht unbedingt mit dem Demokratiebegriff, der hier offiziell verbreitet wird und der schon gar nicht der, den wir also durch Kriege und andere Repressionen, also Boykotte, dort verankern wollen. Also Demokratiebegriff, dass man vielleicht nur freie Wahlen macht, alle 4 Jahre einen kleinen Zettel einwirft, damit ist in diesen Ländern überhaupt nicht geholfen. Und hier funktioniert das auch nur, weil der Lebensstandard noch einigermaßen funktioniert. Aber in den Ländern, wo also wirklich Hunger und Mangel droht, interessiert das die Leute nicht mehr. Es hat auch, nachdem der Westen das also groß propagiert hat, in vielen Ländern Afrikas und auch in anderen Teilen der Welt hat es also Installierung sozusagen von Formen dieser bürgerlichen Demokratie gegeben. Die reicht aber immer weniger aus. Also die hat auch zu keinem gesellschaftlichen Fortschritt geführt, weil also keine ökonomische Demokratie gefolgt ist. Ja, im Gegenteil, also die Lebensverhältnisse haben sich in den meisten Ländern sogar noch verschlechtert. Also dieses, was wir hier als Demokratie bezeichnen und anderen auch noch aufdrücken wollen, das wird dort also immer weniger anerkannt und zum Teil sind die Menschen auch bereit, Putschregime zu akzeptieren, wenn sie denn sozusagen ökonomisch oder auch im Kampf gegen islamistischen Terrorismus effizienter sind als das, was der Westen anbietet. Ja, damit würde ich jetzt erstmal Schluss machen. Ein Teil, der eigentlich dann auch noch zur Demokratietheorie mit dazugehört und zur Zivilgesellschaftstheorie, ja, ich meine, 10 Minuten kann ich ja vielleicht noch machen. Diskurspiraterie. Ein Begriff, der also sozusagen auch die Kämpfe innerhalb der Zivilgesellschaft über die Richtung, die sie einnehmen will, bestimmt, dass also sozusagen ein Kampfmoment ist, dass die gesellschaftliche Rechte sich Begriffe oder ganze Diskurse bei links ausleiht. Ja? Und Gramsci ist eigentlich der erste Marxist gewesen, der mit diesem Phänomen ganz brutal konfrontiert war. Und er ist für mich auch der Erste, der das, er hat nicht den Terminus geprägt, der Terminus ist von einer Wissenschaftsgruppe aus Essen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, die haben sich also mit Diskurspiraterie in der jüngeren Geschichte auseinandergesetzt, aber wie gesagt, Gramsci ist der Erste, der damit konfrontiert war und der auch richtig damit umgegangen ist, was heute nicht immer passiert. Also ich will da vielleicht mal Mussolini, wie ihr wahrscheinlich wisst, war ein ursprünglich Sozialist gewesen. Er war sogar der Direktor der sozialdemokratischen Zeitschrift Avanti bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Ach, das geht irgendwie nicht. Er war ein Interventionist. Er wollte, dass Italien am Krieg teilnimmt, wie ja auch die deutschen Sozialdemokraten, die französischen Sozialdemokraten. Aber die Parteiführung wollte einen neutralen Kurs, also wollte also, dass Italien neutral bleibt. Und deshalb wurde Mussolini ausgeschlossen, 1914, also zu Kriegsbeginn. Und er entwickelte sich also dann langsam eben zu dem Faschisten, als den wir ihn kennen, konnte aber lange Zeit vor der Bevölkerung sein Image als Linker bewahren und hat das auch also aktiv selber betrieben. Und noch denn schon Regierungschef und kurz bevor also 1926 das Parlament aufgelöst wurde, ist es im italienischen Parlament zu einem Rededuell zwischen Mussolini und Gramsci, der eben Fraktionsführer der Kommunistischen Partei war, gekommen, zu diesem Problem. Mussolini behauptete nämlich, weil die Oktoberrevolution Russland sehr populär in Italien war, behauptete Mussolini, er selber oder seine faschistische Partei würde dasselbe machen wie die Bolschewiken in Russland. Ja? Und zwar geht es um den Revolutionsbegriff. Ja? Mussolini sagte, also wir haben eine Revolution durchgeführt, nämlich die Ersetzung eines Verwaltungspersonals durch ein anderes, ja, und eine ganz andere Richtung. Und Mussolini sagte, nein, wir haben eine Klasse durch eine andere ersetzt, genau wie es in Russland geschehen ist und wie es normalerweise in allen Revolutionen geschieht und wie wir es mit Methode betreiben. Und Gramsci sagte, man kann aber nur von einer Revolution sprechen, wenn sie sich wirklich auf eine neue Klasse stützt. Aber der Faschismus stürzt sich nicht auf eine neue Klasse, die nicht schon an der Macht gewesen wäre. Mussolini kontert dann, ja, aber ein großer Teil der Kapitalisten ist ja gegen uns und so weiter. Also Gramsci verteidigt hier sozusagen den linken Revolutionsbegriff und tatsächlich, dass eben eine andere Gesellschaftsklasse mit anderen Zielen die Gesellschaft umgestaltet. Aber der italienische Faschismus hat an der grundsätzlichen Herrschaft des Kapitals in Italien nichts geändert. Ja, er hat, den, wie auch Hitler es später machte, er hat das Kapital ein bisschen diszipliniert. Also er hat größere Teile als je zuvor zu größeren Teilen staatlich eingegriffen. Ja, zum Beispiel hat er Sümpfe trockenlegen lassen, um mit großen Staatssubventionen, um also auch die Arbeitslosigkeit abzubauen. Bei Hitler war es dann die Autobahn. Also wie gesagt, gewisse staatliche Eingriffe, die vorher undenkbar waren, die hat der Faschismus auch gemacht. Das hat aber nichts an dieser Klassenherrschaft geändert. Und Gramsci verteidigt also hier den linken Revolutionsbegriff. Wir haben heute auch jeden Grund, diesen Revolutionsbegriff also in dieser klassischen marxistischen Form zu verteidigen. Denn von rechts wird er ja auch beansprucht. Also man muss zum Beispiel streiten, ob 1989 in Deutschland eine Revolution oder eine Konterrevolution stattgefunden hat. Ebenso, was auf dem Maidan passiert ist. Ein Putsch war es auf jeden Fall. Der gewählte Präsident wurde also beseitigt. Aber ist das wirklich eine Revolution jetzt in einem marxistischen Sinne? Wird aber als Revolution bezeichnet. Und dadurch, bei Mussolini war es ja schon genauso, mit dieser eigentlich frechen Behauptung, dasselbe wie in Russland zu machen, versuchte er ja weniger gebildete Linke irgendwie für sich zu gewinnen. Ja, also was ja auch Hitler sehr gut dann konnte. Ja, er hat ja auch einen Teil der linken Arbeiterschaft sozusagen zu sich herübergezogen durch solche Formen von Diskurspiraterie, kann man sagen. Schon allein der Ausdruck Nationalsozialismus ist ja eine Diskurspiraterie. Nicht? Also mit Sozialismus hat es insofern nichts zu tun, weil es sozusagen bloß die Gesellschaft auf völkische Form zusammenführen wollte. Aber Sozialismus ist eine neue Produktionsform. Ja? Und die hat ja der Nationalsozialismus jetzt in Anführungsstriche auch überhaupt nicht geschaffen. Ja. Ich würde dich gern abbügeln, aber wir sind schon weit über der Zeit und wir wollten ja auch noch ein bisschen diskutieren. Ja, darum würde ich dir erstmal für deinen Vortrag danken. Vielen Dank. Also ich habe mir ein, zwei Fragen überlegt. Und zwar, ich hätte die Frage, mir schwebte bei dem, also mir ist es relativ jetzt klar, dass der Zivilgesellschaftsbegriff bei Gramsci, dass es natürlich nicht wie bei Habermas irgendwie ein herrschaftsfreier Raum darstellt, wo frei diskutiert wird, sondern dass das schon eine Rolle spielt. Du hast es ja mit diesem Schema von dargestellt. Aber mir schwebte dann die ganze Zeit vor, es ist ja trotzdem bei Gramsci, scheint es mir so ein normativer Begriff zu sein. Und dann irgendwie im Sinne einer kämpferischen Linken. Und du hattest dann gesagt, dass Kulturpolitik alles andere als ein Hauptthema in der Linken ist. Und da habe ich wenigstens so gezuckt und dachte mir, ist das wirklich so? Weil also es gibt ja schon, eigentlich, also mir scheint es ja eher so, dass die Linke in Kulturfragen immer sehr aktiv ist. Ein Problem, was ich dann eher sehen würde, ist, dass das Kapital ja auch insofern das auch gut vereinnahmen kann und kulturelle Errungenschaften, Popkultur, was auch immer, eher dann hegemonial wird, aber nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, in herrschaftsfreier Form. Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ich glaube, da muss man anknüpfen beim Idealbild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der Staat zahlt, aber er ist wirklich unabhängig. Was bei uns natürlich nicht realisiert ist, unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, und die Fernsehen, die sind natürlich nicht unabhängig, aber sie waren schon mal unabhängiger. Also das ist jetzt kein Naturgesetz, dass es sozusagen dermaßen gelenkt und geleitet wird, wie das heute der Fall ist, oder wie es also zum Beispiel auch eben in sozialistischen Staaten der Fall gewesen ist und in faschistischen Staaten auch. Der Staat muss auch eine Kulturförderung machen, aber er darf die Kultur nicht beeinflussen. Also er soll Theater finanzieren und aus meiner Sicht müsste er auch also das, was fälschlich Kleinkunst genannt wird, und kleine Kulturinitiativen müsste er großzügiger unterstützen, ja, aber ohne sie zu kontrollieren. Ja, die müssen sich natürlich selbst kontrollieren. Ja, insofern ist das jetzt kein Widerspruch. Das Problem ist ja das, dass der bürgerliche Teil der Zivilgesellschaft, der eben die bürgerliche und die kapitalistische Gesellschaft erhalten will, finanziert sich ja selbst sozusagen aus dem Überfluss, was sich das Kapital selber zuschanzt. Ja? Und auch selbst wenn da ehrenamtlich gearbeitet wird, funktioniert das ja nur, weil der ehrenamtlich arbeitende Mensch also aus anderen Quellen sich irgendwie am Leben erhalten kann. Für linke Kultur ist das sehr viel schwieriger. Das sind die arbeitenden Menschen, die also weniger Zeit und viel weniger Geld auch haben. Ja? Also aus meiner Sicht müssen wir nicht nur für ein unentgeltliches, großzügig ausgestattetes Bildungssystem kämpfen, ja? Das also weniger Ungleichheit produziert, sondern wir müssen also auch für großzügige Unterstützung von Kultureinrichtungen. Ja? Also das mit den Bibliotheken finde ich einen großen Skandal. Oder dass es auch sehr wenige Bürgertreffpunkte in würdiger Form gibt. Ja? Also das, was Linke unter großen Opfern und großen persönlichen Anstrengungen noch zusammen noch zustande bringen, ist ja nicht unbedingt auch einladend sozusagen vielleicht für zweifelnde Teile des Bürgertums, die sich vielleicht in einer anständigen Bibliothek dann auch mal so einen Vortrag anhören würden oder wie. Ja? Man kann nicht abstrahieren von den Finanzierungsfragen. Ja? Und das ist, glaube ich, Teil unseres Kampfes für Demokratie, dass wir also dieses Kurzhalten von alternativen Kultureinrichtungen, wie das also hier immer mehr betrieben wird, das geht nicht. Ja? Ein Teil der Kultur also ist ja sogar Teil der Sozialhilfe, was ja auch mit, also der Kulturfinanzierung ist ein Teil der Sozialhilfe, was ja auch schon eine Herabsetzung eines großen Teils der Bevölkerung ist. Ja, also ganz stark subventionierte und billig Angebote an Kultur, die werden über die Sozialhilfe finanziert, wenn überhaupt, ja, was ja auch schon irgendwie eine Herabsetzung ist. Das heißt, von vornherein werden hier also diese künstlichen Bildungs- und Kulturniveaus der Gesellschaft, die werden also immer weiter perpetuiert, damit nur möglichst sich nichts bewegt. Ja. Vielen Dank. Hm. Auch wenn wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, ich würde noch eine Frage zulassen, einfach aufgrund der Zeit, wenn es noch eine gibt. Sonst hätte ich eine online. Ach so, okay, cool. Genau, Pat hat uns eine Frage erreicht. Der Wert einer Ware findet sich nach Marx ja erst im Austausch der Waren. Dieser Austausch ist im Kapitalismus einer zwischen Privatproduzenten. Ist Gramsci darauf eingegangen, welche Rolle die Zivilgesellschaft, in Klammern zwischen Ökonomie und Staat, im Austausch von Waren im Sozialismus spielen kann? Ja, also die Zivilgesellschaft kann nur, indem sie also sich organisiert, auch politisch organisiert. Zivilgesellschaft beinhaltet ja jetzt nicht nur die kulturelle Seite. Ne? Kann sie natürlich versuchen und muss sie auch versuchen, auf ein anderes Gesellschaftssystem hinzuwirken. Ja? Das Wesentliche dabei wäre, die radikale Umfunktionierung von wesentlichen Teilen des Produktionsapparates. Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, also dass zum Beispiel Energiekonzerne in der Situation, spätestens in der Situation wie jetzt, also vergesellschaftet werden müssten. Ja, das könnte die Zivilgesellschaft organisatorisch versuchen und erreichen. Also vollkommen erfolglos ist man ja nicht. Wir haben ja immerhin verhindert, dass die Bahn hundertprozentig privatisiert wird. Ja, das war eine große gesellschaftliche Bewegung, ja, die man natürlich als zivilgesellschaftliche Bewegung ansehen kann. Das genügt alles nicht. Wir sind da also, und auch immer wieder, es gibt auch immer wieder Rückschritte. Nicht? Also zum Beispiel die Post war ja nun lange Zeit, schon seit Bismarck, ein staatliches Unternehmen und hat auch als solches einigermaßen funktioniert. Und seit die Post eben privatisiert wurde und hat also der Bürger immer nur Nachteile. Nicht nur, dass sie immer teurer wurde, die Postbüros verschwinden auch eins nach dem anderen und so weiter. Also für Vergesellschaftung von Produktion muss auch die Zivilgesellschaft kämpfen. Ja? Also gerade unsere, aber sie tut es natürlich nicht, und eine Schwächung von linken Parteien oder linken Assoziationen. Auch linke Vereine können, wenn sie es geschickt anpacken, auch bestimmte Mittel vom Staat bekommen. Das ist natürlich viel schwieriger als für staatskonforme Vereine. Man kann es aber bekommen, wenn man es geschickt anfasst. Ja. Aber wie gesagt, wir sind da in Deutschland, glaube ich, nicht besonders weit. Insbesondere, weil eben der Organisationsgrad von Linken immer weiter zurückgegangen ist, oder auch von sogar schlagkräftige Organisationen können wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eben zurzeit nicht bilden. Ja? Anders, dass es aber kein Naturgesetz ist, dass wir das nicht bilden könnten, zeigt ja jetzt Frankreich. Dass also aus der Gelbwestenbewegung, wenn es auch nicht ganz identisch ist, aber immerhin ein großes Wahlbündnis geführt von La France Insoumise entstanden ist, wo also jedenfalls das Programm eine sehr weitgehende Vergesellschaftung vorsieht. Inwieweit dieser Kampf dann gewonnen werden kann und das durchgesetzt werden kann, das hängt mittlerweile natürlich auch von Brüssel mit ab. Brüssel muss man auch besiegen dabei. Und das zeigt aber auch die Schwäche der Linken insgesamt. Das Kapital ist global bestens vernetzt und organisiert, nicht nur durch seine ökonomische Struktur, sondern auch noch organisatorisch. Nicht? Während also noch nicht mal auf europäischer Ebene, also Gewerkschaften gemeinsam handeln, also oder sich regelmäßig treffen oder wie, und die Parteien im Grunde genommen auch nicht. Also wie sagt man, ist weit entfernt eine entsprechende, also eine den schrecklichen Verhältnissen entsprechende Kampfstruktur aufgebaut zu haben. Ja? Und trotzdem muss man das, glaube ich, immer wieder versuchen. Und versuchen, die Kräfte zusammenzuführen, eben in organisatorischen Zusammenhängen, wie es ja hier offensichtlich mit eurer Kantine auch etwas gelingt. Ich bin erstaunt, wie viele Leute bei der Hitze trotzdem kommen. Ja, ja, bitte, da wolltest du auch noch was sagen. Ja, ja, kurze Frage und auch dann bitte kurze Antwort. Mhm. Mich irritiert trotzdem so ein bisschen dieses Postulat, dass der Staat quasi diese Mittel für diese Organisation der Zivilgesellschaft stellen müsse. Ich verstehe das natürlich und ich bin sofort dabei, wenn es darum geht, die Gelder irgendwie abzufassen und sowas wie das hier nämlich auch zu ermöglichen. Es ist ja auch nicht zuletzt der auch irgendwie mit Fördermitteln und so weiter finanziert, oder auch das Haus, in dem wir sind. Ne? Also gleichzeitig War halt zum Beispiel meine Beobachtung in Griechenland eine ganz andere. Die Zivilgesellschaft und gerade die linken Organisationen sind unglaublich stark dort. Die sind aber gleichzeitig viel kämpferischer, viel staatskritischer und trauen sich auch viel mehr, ihre eben Zivilgesellschaft als Oppositionsleistung auch irgendwie anzuerkennen und richten sich eben nicht ganz so bequem ein, wie man es ja dann doch irgendwie in so fördermittelfinanzierten linken Projekten irgendwie tut. Also ich finde ja gerade in Deutschland im Vergleich zu Griechenland passiert ja da extrem viel. Und uns wurde da mit sehr viel Skepsis begegnet, weil halt irgendwie diese gerade linken autonomen Zentren sich überhaupt nicht vorstellen hätten können, in irgendeiner Form eine staatliche Förderung dort in irgendeiner Form abzugreifen. Und gleichzeitig irgendwie in der sogenannten Flüchtlingskrise waren die super stark. Ich war absolut beeindruckt, wie krass professionell die organisiert waren. Viel solidarischer, also viel übergreifender, auch nicht nur in so einem linken Zeckenkontext, sondern wirklich zivilgesellschaftlich organisiert. Das fand ich sehr beeindruckend und widerspricht so ein bisschen meiner Erfahrung von dem, was du vorher geschildert hast. Ja. Naja, also ich sehe da jetzt aber nicht unbedingt einen Widerspruch drin. Ich glaube, man muss beides versuchen. Ja? Also es ist natürlich ganz schlecht, wenn Staatsgelder dazu führen, dass eine Organisation manipuliert wird. Ja? Sie kann sich aber auch selber dafür schützen. Ja? Also sie kann selber so ein Bewusstsein, weil das sind unsere Rechte. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe Theater spielen will und das auch kann, dann hat die eigentlich ein gesellschaftliches Recht auf diese Mittel. Ja, das ist nicht irgendwie eine Gnade und so weiter. Ja, und das hängt sehr vom Bewusstsein dieser Gruppe dann ab, ob man sich also dann doch, bloß weil man Staatsgelder gekriegt hat, staatskonform verhält oder ob man also dann doch versucht, was Kritisches auf die Bühne zu bringen. Dazu gehört allerdings dann auch eine innerzivilgesellschaftliche Solidarität. Ja? Also wenn dann so ein, bleiben wir mal bei der Theatertruppe, die also dann ein aufsehenerregendes, staatskritisches Produkt hervorbringt und dann vielleicht verboten werden soll oder finanziell kaputt gemacht werden soll, so läuft es ja meistens hier, dann müssten also andere zivilgesellschaftliche Organisationen sich solidarisch da erklären und dann versuchen, dass das unmöglich gemacht wird. Ja, also da kann ich jetzt zum Beispiel auch in Algerien Folgendes sagen. Die Presse ist also dort seit 1988, das sind nun schon über 3 Jahrzehnte, finanziert sich selbst, ist unabhängig. Und es hat immer wieder Staatsrepressionen trotzdem gegeben, auch Journalisten wurden eingekerkert und so weiter. Und diese Zeitungen stehen ja eigentlich in Konkurrenz miteinander. Und trotzdem, sobald einer eingelocht wird, entsteht eine Solidarität. Ja, es geht so weit, dass die eine Zeitung kann auch zum Beispiel sanktioniert werden, dass die 2 Wochen nicht erscheinen darf oder so. Und dann erklären sich andere Zeitschriften bereit, die Journalisten bei sich schreiben zu lassen und eine zusätzliche Seite oder ein paar zusätzliche Seiten zu machen oder so. Ja? Also eigentlich Organisationen, die oder Organismen, die miteinander in Konkurrenz stehen, können in einer solchen Situation, wenn sie sich in dem Grundziel einig sind, eigentlich auch solidarisch miteinander sein. Ja? Also das sehe ich hier leider oft auch nicht. Ja? Es gibt auch zwischen den Organismen und Organisationen gibt es eben auch sehr viel Konkurrenz, gerade im Kulturbereich auch. Und das sehe ich nicht, ja. Insofern hast du natürlich recht, die Staatsknete verführt also auch zu Opportunismus. Und ganz deutlich wird das in den letzten Jahren immer mehr in den öffentlich-rechtlichen Medien. Also aus meiner Sicht vertuschen, verschweigen die also immer mehr, als sie früher geboten haben. Ja, früher gab es etliche Formate, die also auch sehr gesellschaftskritisch waren, selbst in der Bundesrepublik. Und die sind aber nach und nach verschwunden. Und es gibt auch sehr viel weniger wirklich investigativen Journalismus in öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Also die sind ja zum Teil schlimmer als, sozusagen manche privaten Medien. Ja, in der FAZ liest man manchmal Sachen, die mehr Hand und Fuß haben, als was eben so das Fernsehen bietet, ja, oder das Radio. Ne? Also insofern, es gibt, also die Staatsfinanzierung hat auch manipulative Wirkungen, auch in Deutschland, glaube ich, auf einen großen Teil überhaupt der Journalisten. Ja. Gut, Journalisten, die bei privaten Medien arbeiten, das sind ja meistens große Konzerne, die selber nur Profitinteressen haben, ja, und eben insofern auch in der, auch im Inhalt im kapitalistischen Strom mitschwimmen, ne? Und da werden aber die Journalisten dann eben auch entsprechend gut bezahlt und so weiter, so dass die das unter Umständen auch gegen ihre eigenen Überzeugungen jedenfalls anfangs machen. Ja. Also hier spielt, hat das Geld eine große manipulative Kraft auf das, was eigentlich Zivilgesellschaft sein müsste.